Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die ersten Minuten sind wir alleine hier im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Gibt es so etwas in eurem Leben, dass ihr sagt, egal was ich mache, ob ich mich tausendmal entschuldige und was auch immer, das kann ich nicht und nie wieder gut machen. Wenn das so ist, wenn es sowas gibt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Nummer hat auch gewählt Jenny. Und Jenny ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jenny, was ist es denn, was du nie wieder gut machen kannst? Also, ich kann nie wieder gut machen, dass ich eine Freundin von mir so dermaßen genervt habe. Also, die hat den Kontakt jetzt abgebrochen und vorbei einfach. Was heißt denn dermaßen genervt? Also, ich habe mich an sie rangeklammert, ich habe ihr jeden Tag getextet, ich habe, wenn ich Probleme hatte, ich habe sie sofort damit überrannt und sie hat mir gesagt, das ist hier zu viel, aber ich habe darauf nicht reagiert. Wart ihr denn so die besten Freundin? Also, was heißt die besten Freunde? Also, es war schon sehr wichtig für mich. Ja, wie lange wart ihr befreundet? Fast 2 Jahre. 2 Jahre. Und nahm das ständig zu, deine Klammerei und dein sie in Anspruch nehmen? Ja, also ja. Je mehr Probleme ich hatte, desto öfter habe ich sie halt mit einbezogen. Und ja. Sie hat mir ganz klar gesagt, dass sie halt auch Familie hat und dass sie halt auch 10 Jahre älter ist, nicht so viel Zeit hat, aber... Mhm. Eskalierte das dann in einen bösen Streit? Nee, das noch nicht mal. Also sie hat von jetzt auf gleich den Kontakt abgebrochen. Ach so. Sie hatte gesagt, sie will sich mit mir treffen, aber ich habe nie wieder was von ihr gehört seitdem. Ach, und du hast nie wieder nachgefragt und nicht mal angerufen oder geschrieben, irgendwas gemacht? Doch, ich habe ihr zigtausend SMS geschickt, was los ist, warum sie sich nicht meldet, habe mich entschuldigt, aber es kommt einfach nicht zurück. Wie lange liegt denn das zurück, dass sie sich nicht mehr meldet? Seit etwas über einem halben Jahr jetzt. Mhm. Und die siehst du auch nicht zufällig irgendwo in der Stadt oder wo immer du dich aufhältst? Nee. Also, nee. Nee. Hätte ja sein können, dass man in der Kneipe oder beim Einkaufen irgendwo, dass man sich trifft. Das ist nicht der Fall. Nee. Nee. Wieso hast du das gemacht? Ich hab das Problem, wenn ich für irgendjemanden Vertrauen habe, dann habe ich einfach nur Angst, den Menschen wieder zu verlieren. Mhm. Und dann klammere ich umso mehr, weil ich einfach denke, je mehr ich nicht an den hängen, desto weniger. Mhm. Also, ist ja schon mal eine gute Erkenntnis, ne? Eine gute Selbsterkenntnis. Meinst du, dass du daraus jetzt, nachdem, was da passiert ist mit deiner Freundin, dass du daraus schon in die Lehre ziehst für die nächste Freundschaft? Ja, also auf jeden Fall. Also, weil das ist einfach nur ein schlechtes Gefühl. Du machst es dir kaputt, ne? Ja. Mhm. Wie ist es denn so mit jungen Freundschaften? Bist du da genauso drauf? Ja, also möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Ja, möchtest du nicht haben? Nee, weil ich genau weiß, wie ich bin. Ja, hast du noch nie einen Freund gehabt? Nein. Bist du lesbisch? Nein. Aber ich habe einfach Angst, dass das genauso läuft. Ich meine, jede Beziehung geht irgendwann auseinander und ich habe davor einfach Angst. Ja. Ich meine, dann wird es natürlich schon jetzt ein bisschen ernst, ne? Wenn du aus Angst, dass du vielleicht zu sehr klammern könntest, dich gar nicht auf eine Beziehung einlässt, das stimmt was nicht, da muss was getan werden. Weil dann läufst du wirklich Gefahr, irgendwann ganz allein da zu stehen. Ja. Ne? Gibt es da noch Freundinnen im Umfeld im Moment? Oder bist du ziemlich alleine? Doch, es geht schon, aber wie gesagt, auch nicht so viel Zeit. Auch wieder ein paar Jahre älter und klar, die haben auch ihre eigenen Probleme dann. Ja. Aber ich sehe fast schon auf, dass ich nicht ganz so extrem bin. Würde ich dich sehr darum bitten, nachdem vor allem, was du erlebt hast, du bist ja erst 17 Jahre alt, da kann man noch viel lernen, viel gut machen. Oder besser machen. Dass die nächste Zeit funktioniert, das sollst du auch mal, wenn ein junger Mann kommt. Und es funktioniert. Liebe Jenny, alles Gute wünsche ich dir. Kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Okay. Tschüss. Danke. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich, auch ihr Fernsehleute draußen im Lande. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht. von so einem Vorkommen ist. Ist 42 Jahre alt. Ich grüße ihn und dich herzlich. Hallo Silvio. Hallo. Das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Was ist es? Leider. Naja, ich bin. Also, ich bin 42 Jahre alt. Ja. Und bin 1999 habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich in der Gaststätte angefangen. Mhm. Als Kellner. Nee, in der Küche als Spüler. Als Spüler, ja. Ja, mhm. Und der Alkohol, ja, ich habe meine Arbeit gesucht, ich habe früher Briefträger gemacht, beziehungsweise, wie sagt man, Fahrradkurier. Fahrradkurier, ja. Mhm. Ja, und habe mir gedacht, okay, es läuft ganz gut und so, und irgendwann ging es dann aber schief. Mhm. Und ich wollte nicht zu Hause sitzen, habe zu meiner Frau gesagt, ich brauche dringend wieder eine Arbeit, kannst du mit meiner Zeitung gucken, ob du irgendwas findest? Mhm. Ja, das hat sie dann auch gemacht und sagte, wenn es dir nicht so viel ist, Küchenhilfe. So, ja, gut, okay, was soll's, kein Thema. Ja. Ja, und so fing es an. Habe ich das dann gemacht, als Tellerwäscher. Mhm. Ja, früher gingen die ganzen Gelder alle auf Konto. Also meine Frau konnte von meinem Konto verfügen, was ich eben verdient habe und so. Tja, und irgendwann habe ich da angefangen und habe mein Geld in der Hand gekriegt. Ja, und dann wurde mal was getrunken, wie es in der Gaststätte nur so ist. Ja, und dann ging der große Ärger los. Das heißt, du hast das ganze Geld gleich wieder versoffen? Ja, zum Teil. Ja. Zum Teil kann man so, du hast ja die Sendung, das kann ich nie wieder gut machen. Was genau ist es? Ja, genau. Und dann fing es an. Und irgendwann hat man mal Streit. Du und deine Frau? Ja. Also ich habe im Juli mal angefangen und im August kam es dann zum großen Knall. Ja, mit der Frau. Genau. Mhm. Wir hatten uns gestritten und ja, meine Frau ist ziemlich nachtragend. Also wenn man sich da streitet, kann man Sex vergessen. Also 3 Wochen, 4 Wochen. Also Streit bedeutet dann Sexverbot für eine ganze Weile. Genau, Sexentzug. Also kannst du bitteln und betteln, was du willst. So, nun bin ich gespannt. Ne? Und irgendwie, ja. Das kann ich nie wieder gut machen. Was hast du, was hast du getan? Ist mir eher peinlich. Also ist eher scheiße, was ich gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Na, sag, raus damit jetzt. Na gut, dann habe ich irgendwann mal einen richtigen gesoffen. Aus Wut und aus Frust. Bin nach Hause gekommen, gedacht, na gut, heute passiert, heute ist es, oder beziehungsweise heute will ich es. Ja, meine Kinder waren noch auf, es war noch Ferienzeit. Und dann habe ich gesagt, wie sieht's denn aus? Schatz, ja, kein guten Morgen, kein gar nichts. Ja, keine Antwort, nichts geht weg. Ja, habe ich gesagt, wie sieht's denn aus? Ich hätte gerne mal Sex. Ja, holst du doch sonst wohl. Na gut, ich muss dazu sagen, ich bin 2 Monate vorher mal fremd gegangen. Okay, das ist kein langer Umschweif und Einleitung. Ja, okay. Was, und was ist passiert? Ich habe zu viel getrunken und dann irgendwann habe ich in meinem Suff eben zum Messer gegriffen. Zum Messer gegriffen? Zum Messer gegriffen. Und ja, dann? Alter. Ja, dann habe ich gesagt, entweder du gibst mir Sex oder, naja, wie soll ich sagen? Also du hast dann deine Frau quasi... bedroht, ja genau. Also heftigst bedroht. Sie, ja, so heftig, dass du so das Ängste ausstehen musst. So, darauf will ich hinaus, ja. Du hast ja das Messer, wo hast du es hingehalten? An den Hals? Ja. Du hast das Messer in den Hals gehalten und dann hast du mit ihr geschlafen? Nee, dazu kam es ja nicht. Ich habe sie erst versucht zu zwingen dazu. Und irgendwie, ja, das Geschrei und wie es nur ist, manchmal wehrt sich ja dagegen. Ja, also es ist dann nicht zum Sex gekommen? Ja, fast. Also. Was heißt fast? Ist es nur dazu gekommen, dass es nicht so? Ja, drinnen war er schon, aber ist ihn dann zwischendurch eben abgehört. Naja, das ist schon schlimm genug, wenn es so weit war. Ja, das stimmt. Und das Ganze? Und das Ganze, während du das Messer an den Hals deiner Frau gedrückt hast. Ja genau, das Schlimmste kommt natürlich noch dabei, wo ich dann gemerkt habe, dass mit dem Sex nicht läuft, kamen meine Kinder ins Zimmer. Wie alt sind die Kinder? Also jetzt, die Tochter wird 17, der Sohn wird 14, ja 14, genau. Und das Ganze war 1999? Ja genau, ja. Und die Kinder so, waren ja ziemlich klein und... Naja, so klein waren sie da auch nicht mehr. Das war gerade mal ein paar Jahre her. Die kamen dann in das Zimmer und was geschah dann? Die sahen dann, wie der Papa die Mama mit dem Messer bedrohte. Genau. Der Papa auf der Mama hing und sie quasi vergewaltigte. Ja, ich hing nicht mehr drauf. Ich habe die Hose schon wieder hochgehabt, aber ich habe das Messer noch in der Hand gehabt. So, und was haben die Kinder gedacht? Ja, was haben die Kinder da gesagt? Ja, Das weiß ich in meinem Suff nicht mehr. Also einer von den beiden Kindern hat mir das Messer weggenommen und sagt, du tust der Mama weh, das kannst du nicht machen. Und so, das ist natürlich eine hammerharte Sache, wenn so etwas passiert. Vor allen Dingen, wie ist es dann, hat deine Frau sich von dir getrennt oder wie ist es weitergegangen? Ja, da meine Frau ja als Kind schon mal von ihrem Vater missbraucht worden ist, ja, ist sie den anderen Tag zum Anwalt gegangen, ist ja ganz klar. Ne? Das heißt, ihr seid geschieden heute? Ja, jetzt im Mai war es Rechtskräfte, aber mich wundert, sie hat sich eben, also sie hätte mich ja nochmal anzeigen können. Sie hat dich nicht angezeigt? Nee, hat mich nicht angezeigt. Aber sie hat sich von dir getrennt? Ja. Ja. Ja, vielleicht will sie einfach dieses ganze Theater nicht mit, mit Gerichtsverhandlung und Polizei und was ich was. Aber sie hat natürlich die Konsequenz gezogen und eure Ehe ist kaputt. Ja, das stimmt schon. Bitte? Ja, stimmt schon. Also, wir hatten zwar noch ein gutes Verhältnis miteinander. Ich meine, es hat fast ein Jahr gedauert, dass wir miteinander nochmal geschlafen haben. Es ist schon mal passiert. Ach, das ist dann nochmal passiert. Ja, hast du es dann über die Lippen bekommen? Bitte? Hast du es denn dann später über die Lippen bekommen, dich zu entschuldigen bei ihr? Habe ich versucht, aber irgendwie, sie verzeiht mir, sagt sie, aber vergessen kannst du es nie. Ja, verstehe. Seitdem kann meine Frau mit dem Mann nicht mehr schlafen, weil sie hat Probleme jetzt in meiner Beziehung. Wie stehst du zu dieser Tat heute? Tja, da bin ich ganz ehrlich, bin ganz beschissen. Seitdem kriegst du seitdem keine richtige Ruhe mehr. Kannst du dich denn daran, trotz deines hohen Alkoholkonsums, kannst du dich da daran erinnern, an alles? Wenn ich ehrlich bin, schon. Also, die Ehe ist kaputt, ihr seid getrennt, die Kinder sind bei deiner Frau vermutlich. Ja. Ja. Und du stehst da und du kannst so froh sein, dass deine Frau dich nicht angezeigt hat. Das hätte weiter übel ausgehen können für dich. Aber du hast es natürlich jetzt auszubaden, insofern, du hast deine Strafe insofern weg, dass die Ehe kaputt ist. Und ich kann nur hoffen, dass du daraus lernst und vor allen Dingen auch, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und vor allen Dingen auch, dass du mit dem Alkohol vielleicht dich ein bisschen am Riemen reißt. Denn ohne Alkohol wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Ja, das stimmt. Wenn es nur das wäre, weil ich merke, dass sie ziemlich drunter leidet. Also seelisch total kaputt. Das ist das sehr Schlimme daran, dass du damit schuld dran bist. Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr noch ein einigermaßen vernünftiges Verhältnis jetzt habt miteinander, dann animier sie doch zumindest, dass sie zu einem Psychologen geht und dass sie sich da mal Hilfe holt. Denn alleine das ist das Problem. Die hat 8 Jahre im Krankenhaus selber gearbeitet. Ja, und wo ist das Problem, ne? Tja, das Problem ist, naja, wie soll ich sagen? Naja, die dahin zu bringen ist so eine Sache. Also die hält Psychologen. Pass mal auf. Ich mache dir mal folgenden Vorschlag. Ich habe ja hier bei mir auch immer Psychologen. Heute auch eine sehr nette Psychologin, die Elke. Ja. Ich möchte gerne, dass du mit ihr noch ein paar Worte redest, dass sie dir noch ein paar Tipps geben kann, die sie weiterreicht, die du dann weiterreichst an deine Frau. Denn ich glaube, das wäre schon nötig, dass sie Hilfe bekommt. Darf ich schon mal kurz was sagen, Domin? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Tat, also ist jetzt fast 3 Jahre her, also ich fühle mich selber beschissen. Ich habe derzeit keine Beziehung, nichts mehr gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, gut fühle ich mich dabei überhaupt nicht. Also die Kinder haben es mir nicht übel genommen. Die kommen zwar noch heute zu mir und so, aber wenn ich jetzt zu ihr gehe, mal so einen Kaffee trinken oder so, es kommt immer wieder hoch. Und gut, ich kann es verstehen, wenn sie mir irgendwie immer wieder ranschmeißen. Ich meine, immerhin habe ich sie verletzt. Ich habe sie... Absolut. Also ja, genau. Es ist, ihr Verhalten ist völlig verständlich. Sie kann es nicht vergessen, sagt sie. Sie verzeiht es dir nicht, aber sie verzeiht es. Nee, sie kann es dir nicht vergessen, aber sie verzeiht es dir nicht. Ne? Oder so ähnlich hast du es formuliert. Ja. Okay. Vor allem ist es noch schlimm. Mein eigener Schwiegervater hat sie vergewaltigt. Eben, umso schlimmer ich ist das Ganze. Ich habe ihn verurteilt, habe gesagt, das ist ein Schwein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Jetzt bin ich ja dasselbe Schwein, oder nicht? So, Silvia, jetzt redest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin. Du legst auf und Gerne. Elke ruft dich gleich an. Oh, das wäre nett. Auf Wiederhören. Bleib so, wie du bist, Domian. Okay, danke schön. Du bist echt spitze, bist ein feiner Kerl. Danke, Silvio. Mach's gut. Bitte. Tschüss. Ciao, ne? Unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Es gibt ja Sachen, die man so im Leben macht, die man so sehr bereut, dass man im Nachhinein darüber grübelt und redet und denkt und sagt, ich kann das eigentlich nie wieder gut machen. Vielleicht ist die Person verstorben, an der man es würde wieder gut machen wollen. Oder man schafft es einfach nicht, weil es so eine Entschuldigung auf der Welt einfach nicht gibt, um die entsprechende Tat vielleicht wieder hinzubiegen oder es eben wieder gut zu machen. Wenn ihr mir von so etwas erzählen möchtet aus eurem Leben, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5 678-111 oder fax mir unter 0800-5678-110. Nadine begrüße ich herzlich und Nadine ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nadine. Was ist denn bei dir Schlimmes passiert, dass du sagst, ich kann das nie wieder gut machen? Ja, und zwar, ich hatte einen Freund, mit dem war ich 2 Jahre zusammen. Ja. Und also meine erste große Liebe und auch wirklich alles toll gewesen. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt 3-4 Monate liegt das schon zurück. Mhm. Und dann wurde ich schwanger so. Mhm. Und erst dachte ich so, ja, ich bin ja noch so jung und ich und ein Kind. Aber dann dachte ich auch wiederum, das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, er hatte sich dann auch gefreut. Und dann dachte ich, das werden wir schon irgendwie schaffen. Mhm. Ist er auch so alt wie du gewesen? Nee, der ist 23. 23, mhm. So, und dann meinte er, ja, das schaffen wir schon und ist gar kein Problem. Und bei ihm ist es auch so, dass es finanziell auch gar keine Schwierigkeiten geben würde dann. Mhm. So, und dann war ich beim Arzt und dann hat der Arzt festgestellt, dass ich das Kind wäre nicht gesund. Mhm. Das hätte wäre behindert gewesen. Und ich ich habe ihm das dann erzählt und dann sind wir mit ihm nochmal zum Arzt und dann wurde er auch untersucht und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, tut mir leid, junger Mann, Sie können leider keine gesunden Kinder mehr zeugen. Mhm. Das kommt daher, weil er hat eine Erbkrankheit. Aha. Und bei ihm war die nicht ganz so schlimm, da hat eigentlich keine großen Auswirkungen bei ihm gegeben. Mhm. So, und bloß dann halt die zweite Generation darauf dann halt. Mhm. Also dann spricht das Kind, was ich dann halt ausgetragen hätte dann. Mhm. So, das konnte man schon so früh diagnostizieren, dann bei dir auch. Ja. Ja, in der wievielten Woche warst du da? Ich war im 4. Monat. Im 4. Monat schon? Ach so. Ja. Ach so. Seit 4 Monaten sind wir erst nicht mehr zusammen, seit 3-4 Monaten. Mhm. Ja, und jetzt sehen wir weiter. Ja, und dann meinte der Arzt, ja, wie gesagt, er kann halt keine gesunden Kinder zeugen. Und ich meinte dann zu ihm, ja, ich möchte das Kind aber nicht, weil aus dem Grund, ich habe Angst davor, so eine große Verantwortung zu tragen für ein so behindertes Kind. Das Kind hätte nämlich dann Mongolitis gehabt und damit wäre ich nicht klargekommen, glaube ich. Was hast du getan? Ja, dann habe ich abgetrieben und ich meinte von vornherein zu ihm, ich möchte das nicht, aber er hätte es gerne gehabt, weil er kommt mit uns überhaupt nicht zurecht mit Abtreibung. Das muss ich mal fragen. Du warst im 4. Monat schon, als das diagnostiziert wurde. Ja. Und dann ging es trotzdem mit der Abtreibung noch? Ja, das ging noch. Zum Glück, weil ich war Ende 3., ganz knapp Anfang 4. Ach so. Und das ging dann halt noch. Das war auch mein Glück dann, beziehungsweise jetzt ja mein Pech. So, du hast es abtreiben lassen, weil du sagst, ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen, ein behindertes, unter Umständen sehr schwer behindertes Kind auf die Welt zu bringen. Ja, und wo ist jetzt der Satz, das kann ich nie wieder gut machen? Ja, er hat dann Schluss gemacht aus dem Grunde, weil er das wie Mord sieht, weil, wie gesagt, er kann mit sowas überhaupt nicht und das ist das Schlimmste, was es für ihn gibt. Und ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich wäre damit selber auch nicht klargekommen mit einem Behinderten. Gab es denn da, als es so zur Entscheidung kam, und das war ja wahrscheinlich auch relativ knapp dann, dass ihr nicht viel Zeit hattet, das zu überdenken, habt ihr da richtig gestritten miteinander oder war es eher... Das ging alles kurz und bündig. Ich meinte zu ihm, er hatte mich angerufen, weil er ist selbstständig und er hatte auch wenig Zeit. Mhm. Und dann hat er mich angerufen und meinte, pass auf, ich mach morgen einfach blau sozusagen und dann gehen wir mal beide zum Arzt. Und dann darf ich mal mitkommen zum Frauenarzt, so Schwangerschaftsvoruntersuchung und wie auch immer so. Mhm. Und dann meinte ich zu ihm, das wird nicht mehr gehen. Ich habe abgetrieben. Und seitdem meinte er, du hast das gar nicht mit ihm vorher genau besprochen. Nein, ich meinte zu ihm nur, ich möchte das Kind nicht und ich werde abtreiben. Und er wusste, dass ich es mache. Bloß ich glaube, er hätte nicht gedacht, dass ich es echt machen würde. Achso, als du mit ihm gesprochen hast, hast du gesagt, nee, ich habe abgetrieben, sondern ich werde abtreiben. Ich habe. Da hattest du vorher schon. Wusste er das ja, dass ich das erwachen würde, sowieso. Also es gab, also im Klartext gefragt nochmal, es gab keine richtige, ganz intensive Diskussion zwischen euch beiden, bevor du dann zur Abtreibung gingst. Genau. So, und dann hast du ihm Diskussion, nur die Diskussion, wo wir darüber geredet hatten, ob Abtreibung das Richtige wäre, wo ich dann halt meinte, ich möchte das Kind nicht haben. Das war das, ja. Als du es ihm, du hast es ihm dann quasi am Telefon gesagt, dass du abgetrieben hast. Ja. Wie war da seine spontane Reaktion? Ja, er hat dann erstmal gar nichts mehr gesagt und dann habe ich erstmal gefragt, ob er noch dran ist und meinte er ja. Und dann meinte er, du hast meinen Wohnungsschlüssel, hol deine Sachen raus und ich hole meine dann nächste Woche oder so mal ab, wenn ich Zeit habe. So, und seitdem habe ich dann auch versucht, immer, weil ich meine, wir waren eineinhalb Jahre, knapp zwei Jahre waren wir zusammen. Jetzt heißt unsere Sendung ja, das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Bedeutet das, dass du es jetzt doch sehr bereust, dass du abgetrieben hast, oder stehst du eigentlich im Nachhinein schon immer noch dahinter, aber du kannst es eben nicht wieder gut machen, dass du mit deinem Freund zusammen bist? Wie meinst du das? Also ich meine das so, und zwar, ich bereue es nicht, dass ich abgetrieben habe, weil halt auch wegen mir, weil ich wäre damit nicht klargekommen, aber in einer Hinsicht bereue ich es dann schon wieder. Wegen weil ich ihn Freundes. Dadurch verloren habe. Also es ist ein ganz zwiegespaltenes Gefühl eigentlich. Ne? Ja. Eigentlich würdest du, wie ich dich jetzt verstanden habe, es heute wieder tun. Oder? Ja, weil ich damit halt nicht klarkommen würde. Andererseits ist es für dich ganz schlimm, dass du deinen Freund, den du offensichtlich sehr lieb gehabt hast, dass du den verloren hast. Ja. Ich muss dir aber allerdings auch sagen, mich verwundert schon die Reaktion deines Freundes. Es ist immer eine sehr krasse Entscheidung zu sagen, ich will abtreiben. Aber ich finde, dass man als Pärchen auch zusammenhalten sollte. Und ich finde auch schon, dass er sehr deinen Wunsch respektieren sollte. Und dass er dann so knallhart ist und sofort mit dir Schluss gemacht hat, irritiert mich auch schon sehr. Also, ja, so eiskalt am Telefon, ja, du hast ja die Entscheidung ja nur auch nicht leicht gemacht, für dich ist das ja auch nicht irgendwie. Ich musste ja auch alles schnell auf schnell gehen. Hast du denn Unterstützung zum Beispiel von deinen Eltern bekommen oder von nahen Freunden? Ja, also von Freunden und von meiner Mutter, also mein Vater, der ist nicht so oft da, weil er halt auch selbstständig ist, aber so halt von der Familie ganz viel. Und auch von der Mutter von meinem jetzt Ex-Freund. Ach, von der sogar auch? Von der auch. Aber nur sie kann das verstehen, weil sie auch schon eine Abtreibung hatte. Wie ist seine sehr klare oder rigide Haltung zu verstehen? Wie kommt das, dass er so streng denkt? Er? Ja, weil das kommt daher, seine Schwester, die hatte abgetrieben gehabt. Und das Kind wäre aber gesund gewesen. So, und das wusste auch jeder, der sie kannte. Und damit kam er halt nicht klar. Ach so, und hat er gesagt, er wahrscheinlich... Er findet sowas im Allgemeinen total blöd, sowas. Aber dennoch irritiert dich das nicht auch sehr, dass dein Freund, mit dem du zwei Jahre zusammen warst, und ihr habt ein inniges Verhältnis gehabt, dass der dich jetzt so, wie du auch selbst sagst, so eiskalt weggestoßen hat? Ja, das ist ja das Merkwürdige. Und und Arbeitskollegen von ihm, die kenne ich ja auch, von meinem Vater auch her. Und die meinten auch immer, ja, die haben mir erzählt, dass er total immer neben der Spur ist, auch wenn er arbeitet. Und er kann sich das nicht leisten, er muss in seinem Job aufpassen, weil er LKW fährt. Hast du denn die Hoffnung, ich meine, es ist ja erst ein paar Monate jetzt her, dass ihr vielleicht doch nochmal zueinander findet oder dass es dann nochmal einen Kontakt gibt? Ja, die Hoffnung habe ich schon, und auch immer, wenn ich anrufe, das handelt sich dann immer nur um materielle Dinge. Er sagt dann halt auch immer nur, ja, wenn ich noch was von dir habe oder du noch irgendwelche materiellen Sachen von mir hast, dann ruf mich an, aber wegen etwas anderem möchte ich nicht, dass du mich anrufst. Also ich finde das sehr schade, und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass dein Freund sich so dir gegenüber verhält. So geht man auch nicht mit einer Liebe um, die man zwei Jahre gehabt hat, und es war ja auch eine besondere Liebe. Es ist für dich die erste große Liebe gewesen, für ihn vielleicht nicht so. Ich wünsche dir, drücke dir die Daumen, dass es vielleicht doch noch einen Weg gibt zwischen euch beiden, dass er doch nochmal vielleicht eine Initiative startet. Deine Gefühle sind, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber da bist du jetzt in einem Dilemma, ne? Aus dem es heraus erstmal so keine Lösung gibt, es sei denn, er macht einen Schritt auf dich zu. Hast du ihm das denn so klar signalisiert auch, dass du gerne mit ihm wieder zusammen sein möchtest? Ja, ich habe ihm geschrieben. Und ich habe ihn angerufen und getextet, also SMS, und halt auch seine Arbeitskollegen meinen auch, der tut nur so am Telefon, das ist öfters so. Ah, also ja. er zeigt ihnen nicht so gerne die Gefühle, aber so, wenn ich nicht dabei bin, dann sagen die anderen, ja, er hat schon wieder von dir geredet oder so. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja. Ich drücke dir die Daumen, drücke euch die Daumen, Nadine. Alles Gute. Ja, danke schön. Von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war Nadine. Und jetzt kommt Daniel. Daniel ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Daniel. Was kannst du nicht wieder gut machen oder meinst nicht wieder gut machen zu können? Ja, bei mir ist Folgendes. Ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin jetzt zusammen. Ja. Und meine Freundin meinte jetzt vor ungefähr einem Monat, meinte sie zu mir, du Daniel, pass auf, jetzt versuch mal also sexuell was Neues, lass dir einfach mal was einfallen. Und da habe ich gesagt, ja, was denkst du? Und dann sagt sie, ja, es ist ja eigentlich egal, ich soll mir mal was einfallen lassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Habe dann überlegt, bin auf kein Ergebnis gekommen. Mhm. Und da ich mich mal mit ihrer besten Freundin zufällig getroffen habe, ist das Thema damals zur Ansprache gekommen. Mhm. Und jetzt meinte sie, Daniel, es gibt da was, was du nicht weißt. Und zwar hat deine Freundin einen kleinen bisexuellen Hang. Mhm. Und das hatte sie dir nie erzählt? Sie selber hat mir das nie erzählt, mhm. Nein. Mhm. Und jetzt war es dann so, jetzt habe ich natürlich überlegt, da war das die ganze Sache ein bisschen einfacher. Mhm. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu ihr gesagt, ich habe natürlich nichts davon gesagt, dass ich mit ihrer besten Freundin drüber gesprochen habe, weil das wäre peinlich gewesen. Natürlich. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe mir was überlegt. Dann sagt sie, ja, was denn? Dann sage ich, ja, versuchen wir mal was, sexuell eine andere Person mit einzubeziehen. Mhm. Und hat sie gemeint, ja, wie ich mir das vorstelle, habe ich gesagt, ja, ich benutze jetzt mal einen anderen Partner. Ich habe mit Absicht Partner als Variable mehr oder weniger benutzt, dass ich sich das nur selber aussuchen kann, mit einzubeziehen, wie du also, das dann machst. Also einen dritten quasi, ne? Ja, genau. Du hast vorgeschlagen, dass ein Flottendreier. Ja, mehr oder weniger. Nicht so ausgedrückt wahrscheinlich, aber so inhaltlich hast du es vorgeschlagen. Ja, genau, richtig. Und? Und ja, dann meinte sie, sie überlegt sich das Ganze mal. Mhm. Ja, und dann, ich habe dann mitgekriegt, dass sie das mit ihrer besten Freundin alles besprochen hat. Mhm. Und dabei ist anscheinend rausgekommen, dass bei den Gesprächen mit ihrer besten Freundin ist anscheinend rausgekommen, dass ich mich dann eben mit ihrer besten Freundin besprochen habe. Also doch Schnatter und Klatsch und Tratsch, also ist das durchgesickert. Ja, genau. Ja, und? Mehr oder weniger, und dann? Und dann ist sie nach Hause gekommen, hat rumgeschrien und rumgeplärrt, sie hat sich das überlegt und was das für perverse Gedanken sind und ich kann sich das ja gar nicht vorstellen und habe ich gesagt, ja, was meinst du denn dann? Ja, und noch dazu kommt, dass du dich mit meiner besten Freundin beredet hast und wie kannst du mir sowas mal antun und jetzt sag mir mal bitte, was jetzt zu unserer Überschrift passt, das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Diesen Vorschlag, den du gemacht hast? Das Problem ist ja, dass jetzt, warte mal, Domian, das Problem ist ja noch das, es kommt ja noch dazu, dass ich dann nochmal mit ihrer besten Freundin gesprochen habe und sie meinte, dass meine Freundin zu ihr gesagt hat, den Vorschlag, den er mir da gemacht hat, den kann er mir nie wieder gut machen. Ach Daniel, das ist doch Kinderkram. Ich denke jetzt, wer weiß, was kommt. Ja, kommt ja auch noch der Hammer. Ja, was denn? Das ist ja noch das Problem. Sie ist jetzt seit 2 Wochen, ich versuche Kontakt zu ihr zu suchen. Wie sie heißt jetzt, ich bin jetzt ein bisschen ungehalten oder auch ein bisschen böse fast schon, was ich da so höre. Sie hat deshalb den Kontakt jetzt zu dir unterbrochen? Ich denke schon, ja. Wegen so einem kleinen Kram? Ja, ich meine eben. Also du redest mit ihrer besten Freundin. Also ich rekapituliere das mal. Du redest mit ihrer besten Freundin und erfährst so peu à peu irgendwie nebenher, dass sie einen Bee-Touch hat. Ja, genau. Das hat sie ihrer besten Freundin erzählt oder haben die beiden schon mal was miteinander gehabt? Ach, ob die beiden schon was miteinander hatten, das weiß ich nicht, aber sie hat mit ihrer besten Offensichtlich weiß sie das. So, jetzt schlägst du deiner Freundin vor, nachdem noch weiter vorher darüber geredet wurde, wir müssten mal sexuell irgendwie ein bisschen was anderes machen. Sie hat das ja sogar gesagt, ne? Sie wollte sexuell was anderes haben. So, jetzt schlägst du vor, wir nehmen jetzt einen anderen Partner dabei, dazu. Ja. Danach kriegt sie wiederum raus, dass du mit der besten Freundin darüber gesprochen hast und deshalb macht die so ein Terz. Ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. Deshalb hat sie so ein Terz gemacht. Und aber das ist doch völlig lächerlich. Ist doch völlig lächerlich. Was ist denn schlimm daran, dass du mit der besten Freundin geredet hast? Es muss ja peinlich sein oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sagte sie zu ihrer besten Freundin, da muss sie sich schon was ganz Besonderes einfallen lassen, dass er das wieder gut machen kann. Finde ich völlig bescheuert. Daniel, entschuldige. Vor 2 Tagen hat mich eben ihre beste Freundin angerufen und hat gesagt, jetzt kommt noch was dazu. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Dann sagt sie, ja, halt dich fest, deine Freundin ist schwanger. Mhm. Und jetzt versuche ich eben erst recht, sie zurückzubekommen, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will natürlich für mein Kind da sein. Und jetzt weiß ich eben nicht, was ich machen soll. Ich kann mich nicht in die Psyche deiner Freundin hineinversetzen. Also ich finde es völlig lächerlich und völlig affig und völlig Kinderkacke ist das irgendwie. Deshalb so ein Theater zu machen. Also, du hast doch gar nichts Schlimmes gemacht. Du hast doch gar überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Deswegen verstehe ich das jetzt auch nicht. Deswegen habe ich eigentlich bei dir angerufen, weil ich gehofft habe, du kannst mir helfen. Also ich weiß ja nicht, was mit dem. Wie alt ist das Mädel? Die ist 19. 19. 19, ja. Und es gelingt dir jetzt im Moment nicht richtig, an sie ranzukommen. Nein, ich habe angerufen, dann hat sie gleich wieder aufgelegt. Ich habe ihr SMS geschrieben, sie hat nicht beantwortet. Ich habe ihr E-Mails geschickt, sie hat auch nicht beantwortet. Ja, weißt du, dann würde ich mal sagen, dann lass er auch mal. Gut, jetzt ist natürlich, wird es schwierig. Bist du sicher, dass das stimmt mit der Schwangerschaft? Oder ist das erst irgendwie ein Gerücht wieder, um dich unter Druck zu setzen, oder weiß ich was? Das habe ich jetzt nicht nur von ihrer besten Freundin gehört, sondern schon von ihrem ganzen Freundeskreis. Also das ist schon sicher. Sie war auch angeblich schon beim Frauenarzt. So, dann schreib ihr mal nochmal eine ganz ernsthafte Mail, dass jetzt die Kindergartenzeit vorbei ist und dass es um eine ernste Geschichte geht und du möchtest dich verdammt nochmal mit ihr unterhalten. Und die Sache, die vorgefallen ist, ist so geringfügig, dass man sich da wohl einigen kann. Ihr habt jetzt Wichtigeres zu tun und euch um das Kind zu kümmern, was da entsteht und vor allen Dingen eure Beziehung wieder in Schuss zu kriegen und euch nicht mit so einem Pillepuh aufzuhalten, aber im Ernst. Ne? Schreib jetzt eine ganz ernste, nicht vorwurfsvoll, aber eine entschiedene Mail und dann soll sie mal reagieren. Wenn sie dann immer nicht reagiert, also dann weiß ich nicht, was das für ein Mädel ist. Wirklich. Daniel, den Schuh musst du dir wirklich nicht anziehen. Ja, ich habe. Das ist hysterisch. Das ist. Ja. Ja, ich hatte eben das Problem, dadurch, sagen wir so, ich habe schon also die ganze Zeit über noch relativ große Gefühle für sie gehabt und ich wollte sie die ganze Zeit schon noch zurückerobern. Das war für mich klar, dass ich sie zurückerobern möchte, aber seitdem ich mit Sicherheit weiß, dass eben sie schwanger ist, möchte ich sie ja eben erst recht zurückerobern. Ja, habe ich schon verstanden. Und das ist auch ganz sicher, dass du der Vater bist. Ja, das ist sicher, 100%. So, du schreibst ihr in aller Entschiedenheit und mit aller Ernsthaftigkeit auch. Appelliere jetzt wirklich auch an ihre Verantwortung, dass es jetzt wirklich um etwas sehr Ernstes geht. Das andere war Spielerei. Darüber muss man sich einigen können. Ja. Und wenn sie sich da irgendwie verletzt fühlt, um Gottes Willen, dann entschuldige dich, dann ist es auch vom Tisch. Aber damit ihr beiden jetzt wieder ins Gespräch kommt miteinander und so war und zwar ganz schnell. Du willst das Kind und sie will das Kind. Ja, sie hat zu ihrer Freundin und zu mir sagt sie schon immer, Abtreibung kommt für sie nicht in Frage. Umso besser. Davor, dass es wehtut. Umso besser. Das heißt, also ihr beiden habt jetzt eine Verantwortung für euch und müsst euch darum kümmern. Du schreibst ihr, ja? Okay? Mach ich, ja. Alles Gute und toi, toi, toi, Daniel. Domian, kann ich noch eine Autogrammkarte von dir? Leg mal bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Dir. Tschüss. Mann! Wegen sowas machen die sich so einen Kopf. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und 3 Sekunden und wir machen eine ganz kleine Pause. Nur 33 und 37 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen. Mit der WDR-Telefon-Talkshow, Nacht-Talkshow Domian. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Was könnt ihr nie wieder gut machen? Ich meine jetzt wirklich sehr ernsthafte Sachen, nicht das, was wir gerade so gehört haben. Also wirklich Dinge, wo man sagt, es geht halt nicht, aber es tut mir irrsinnig leid. Wenn es sowas in eurem Leben gibt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nico begrüße ich herzlich, Nico ist 18 Jahre alt. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo Nico. Und zwar geht es um meine Mutter. Mhm. Ich bin ganz aufgeregt. Ach, fang einfach mal an, wir kriegen das schon hin. Wo ich noch in der Schule war, ja. Also habe ich angefangen, Schule zu schwänzen, habe angefangen auszuklauen, Drogen zu konsumieren und meine Mutter hat wegen mir einen Herzinfarkt gehabt, 2 Stück. Ja. Bist du denn das einzige Kind deiner Mutter? Nee, ich habe noch 5 Geschwister. Ach, 5 Geschwister. Und ist die Mutter alleinerziehend oder gibt es auch einen Vater? Mein richtiger Vater ist verstorben, aber meine Mutter ist neu verheiratet, also schon seit 7 Jahren. Mhm. Und ihr lebt also in einer Familie? Auch mit dem Stiefvater? Oder lebt ja, leben immer noch, aber der Rest ist schon draußen, wo ich und mein kleiner Bruder sind noch. Achso, ihr seid. Achso, die anderen sind viel älter schon. Ja. Und du sagst, dass deine Mutter wegen dir zwei Herzinfarkte bekommen hat? Ja, wegen mir und also und meinem kleinen Bruder. Also wir haben ziemlich viel missgebaut in unser Leben, so bis jetzt. Und ja, zwei Herzinfarkte sind hinter sich. Mein Stiefvater hat wegen meinem Bruder auch ein also Herz, ich weiß nicht, der hat eine neue Ader im Herz. Wegen meinem kleinen Bruder. Ja, und das kann man nicht mehr gut machen, was wir unseren Eltern angetan haben. Ja. Wann hatte deine Mutter denn den letzten Herzinfarkt? 98. Das ist nur ein paar Jahre her. Hat sie sich denn jetzt wieder einigermaßen erholt? Ja, doch, sie geht wieder. Aber haben wir meine Eltern ein Haus gekauft vor diesem Jahr. Ja. Und ich war ja im Gefängnis in der Zeit. Und jetzt bin ich rausgekommen. Meine Eltern haben mich wieder herzlich aufgenommen. Und wieder herzlich bei denen. Und die kümmern sich um mich. War das denn so, Nico, damals, als du... Du warst damals im Knast, im Jugendknast. Im Jugendgefängnis, ja. Was hast du da angestellt gehabt? Ja, hauptsächlich Körperverletzung. Als die Mutter denn den zweiten Herzinfarkt bekam, war das für dich so ein absolutes Warnsignal und fiel dir alles da so wie Schuppen von den Augen, was du gemacht hast? Wie ein Vorschlag haben wir vom Kopf einfach Klick gemacht dann. Und das war bei dem ersten Herzinfarkt noch nicht so? Nee, da war mir noch nicht bewusst. Wie lange lagen dir die beiden Herzinfarkte auseinander? Ein halbes Jahr. Ach so, so kurz hintereinander war das. Wie oft bist du denn verurteilt worden in deinen jungen Jahren schon? Dreimal, zweimal zur Bewährungsstrafe und einmal dann Jugendarrest, also Jugendstrafe. Was war das Schlimmste, was du gemacht hast, was deiner Mutter am meisten zugesetzt hat? Schwere Körperverletzung, also der Junge hat schwere Basisbruch gehabt und dann war meine Mutter dann endgültig. Also ist in so einer Schlägerei entstanden das Ganze? Ja. Wahrscheinlich wegen der Lappalie? Ne, der hat meine Freundin vergewaltigt, also... Vergewaltigt? Vergewaltigt, ja, bevor wir zusammen waren, hat die mir das hinterher gesagt. Und dann habe ich den Jungen gesehen und dann hat es einfach Klick gemacht. Ja, ja. Gut, was immer auch geschehen mag, ist das natürlich keine Rechtfertigung, dann so zu reagieren. Ne? Nee, das oder, nicht, das aber... weißt du auch. Das weiß ich schon, aber... Aber? Das musste so, also in dem Moment musste es sein. Um mich, damit ich mich besser fühlen konnte. Ja, aber es geht ja nicht um dich, ne? Damit du dich besser fühlst. Damit hast du deiner Freundin nicht geholfen und du siehst, was du bei deiner Mutter angerichtet hast. Ja. Ne? Aber ich meine, so weit bist du ja selbst mit der Erkenntnis nur auch schon gekommen. Hat sich denn nach diesem zweiten Herzinfarkt, hat sich dein Leben dann auch ganz verändert? Hast du dich dann am Riemen gerissen und hast gesagt, ich muss jetzt ein ordentlicher junger Mann werden? Also erstmal bin ich ja den Straf angetreten, dann bin ich vor 3 Monaten jetzt entlassen worden. Ach, erst vor 3 Monaten? Vor 3 Monaten bin ich entlassen worden. Zu was warst du verurteilt worden? Also wie lange warst du im Knast? Ich 18 Monate. 18 Monate. Also knapp Anfang 2000 bin ich eingefahren und jetzt Ende 2001 wieder rausgekommen. Aber 98 war der letzte Herzinfarkt? 98 war der letzte Herzinfarkt. Und der war ausgelöst durch diese schlimme Tat? Durch diese Tat, ja. Und das zog sich so lange hin, bis die Gerichtsverhandlung kam? Ja. Ah, ja. Nein, die Gerichtsverhandlung war vorher so und ich musste überhaupt einen Stellungsbrief bekommen und musste die dann antreten. Naja, okay, wir müssen das ja auch nicht genau in den Einzelheiten, grob haben wir es ja auch verstanden. Jetzt bist du noch gar nicht so lange raus aus dem Gefängnis. Nein, 3 Monate. Wie war das denn während der Zeit im Gefängnis? Hast du da auch nahen Kontakt zu deiner Mutter gehabt? Brieflich. Meine Mutter, die konnte nicht vorbeikommen vom Herzen her, weil die konnte das nicht sehen, dass ich eingesperrt bin. Aber da habe ich auch Verständnis für gehabt. Und brieflich hatten wir, also sie hat sich wieder aufgebaut, dann brieflich halt. Jetzt wohnst du wieder bei deinen Eltern? Jetzt wohne ich wieder bei meinen Eltern. Hast du denn deiner Mutter auch das mal so gesagt, wie du es jetzt mir gerade erzählt hast? Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich kann meiner Mutter auch nicht richtig in den Augen schauen. Also nicht wirklich. Das heißt, ihr habt euch Briefe geschrieben über irgendwas. Du hast so... Über die Sachen. Über die Sache hast du noch nie geschrieben? Nee, aber nur über Gott und die Welt, aber nie über die Taten so. Ich habe auch nie geschrieben, dass es mir leid tut oder so. Warum nicht, Nico? Ich konnte das nicht. Ich weiß nicht. Warum kannst du es nicht? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Du kannst doch einem Typ einen Schädel einschlagen. Warum kannst du dann nicht Entschuldigung sagen? Ich weiß, weil man das mit der Entschuldigung wieder gut machen kann. Nee, aber was meinst du, Nico? Was meinst du, was deine Mama, die ja nun offensichtlich sehr zu dir hält, ne, die hat dich ja nicht fallen lassen, nachdem was alles passiert ist. Die hätte ja auch sagen können, okay, mit dem will ich jetzt, wie man das oft hört, dass Eltern das machen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat mir so viel Leid gebracht, Schluss aus. Der ist für mich gestorben. So ist deine Mutter nicht. Deine Mutter hat dich sehr lieb. Das stimmt. Deine Mutter hat dich sehr lieb und sie hat dir alles vergeben, was du gemacht hast. Was meinst du, wie sehr deine Mama sich freuen würde, wenn du mal Entschuldigung sagst? Das kann man nicht wieder gut machen, aber was meinst du, wie gut ihr das wiederum tut, wenn du das mal sagst? Ich weiß, dass sie die Sendung jetzt schaut, auch schaut unten. Ach so. Und ich möchte vielleicht auf diesem Wege sagen, dass es mir leid tut. Ja, das ist doch auf jeden Fall ein Weg. Wenn du es andersrum nicht geschafft hast, bist du sicher, dass sie heute zuguckt? Ich weiß, dass sie unten sitzt und mein Stiefvater zusammen die Sendung guckt. Ey, das ist halt jede Nacht. Okay, komm, jetzt sprich mal richtig deine Mama an. Mama, tut mir leid, dass ich so einen Scheiß gemacht habe. Ich weiß, das ist mir gut zu machen, aber auf diesem Weg möchte ich sagen, dass es mir vom Herzen leid tut. Das finde ich gut. Das finde ich klasse, dass du es gemacht hast. Das fällt so ein bisschen einfacher vielleicht, als dann so vor einem zu stehen. Das ist wahr, ja. Ich bin sicher, dass deine Mama zu Tränen gerührt ist jetzt. Unten. Sie wird sicher wieder hochkommen. Ja. Und du bemühst dich jetzt auch, dass alles gut läuft und dass du deinen Eltern und deiner Mutter keine Sorgen mehr machst. Ja, ich habe meine Schule angefangen. Ja. Und mache nebenbei Elektrotechniker. Ja. Und wenn ich mit der Schule fertig bin, mache ich direkt den Ausbildungsplatz, habe ich direkt schon. Perfekt. Und du bist ja erst 18, das heißt, Das kann richtig bergauf gehen. Ja, meine Eltern haben mein Haus gekauft in einer ganz anderen Stadt jetzt und jetzt geht's wieder auf. Also Nico, in all dem, was Schlimmes passiert ist, hat es auch noch sowas Gutes? Es hätte ja noch alles viel schlimmer können, dass deine Mutter bei diesen Herzinfarkten verstorben wäre. Ich kann nicht drüber nachdenken. Weil so. Und jetzt hast du die große Chance, du bist ein junger Mann. Wie alt ist deine Mutter? Die wird jetzt 50. Die wird 50. Okay, dass du ihr noch ganz, ganz, ganz tolle Sachen für sie machst und mit ihr zusammen machst und ihr noch ganz viel Freude machst und dann kannst du es doch wieder gut machen, was du angestellt hast. Ich werde es versuchen. Ja. Also, ich finde es toll, dass du den Mut gefunden hast, hier anzurufen und dich dann auch zu entschuldigen über den Sender. Und ich wünsche dir, eurer Familie wirklich alles Gute von Herzen. Ja, und deine Sendung finde ich echt super klasse, mach weiter so. Dann geh mal runter und grüß die Mama herzlich. Okay, mach ich. Tschüss. Tschüss. Tanja, 37 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Tanja. Ich heiße aber Jana. Jana! Entschuldigung, ja, das steht ja auch auf meinem Computer, ich habe es falsch gelesen. Jana. Jana, was ist es bei dir, dass du so ein klares Urteil fällst? Das kann ich nicht wieder gut machen. Ja, da ist halt was ich wirklich definitiv nie wieder gut machen kann. Ich habe einen Sohn, der ist inzwischen 17. Mhm. Ich habe den bekommen, also einen Bund habe ich dann letztendlich mit 20, aber ich bin halt mit 19 schwanger geworden und war mit dem Jungen zusammen, der war so alt wie ich. Mhm. Die Beziehung zu dem Jungen ist in die Brüche gegangen, als ich noch schwanger war. Das war aber halt Unreife, ne? Also mit dem Vater deines Sohnes? Ja. Mhm. Der hat sich, muss ich jetzt auch sagen, aber gut, der war auch noch blutjung, ne? Mhm. Der hat sich nie wirklich um das Kind gekümmert oder so. Der hat halt mehr oder weniger immer mal wieder Unterhalt bezahlt und werfe ich ihm jetzt auch nicht vor, ist auch egal. Mhm. Ich habe dann, als mein Sohn 4 war, wieder geheiratet. Ja. Also was heißt wieder, ich habe dann geheiratet. Ja, ja. Mein inzwischen Ex-Mann war, ich sag mal, relativ dominant und der hat dann halt gesagt, ja, obwohl mein Sohn halt bei der Hochzeit, der hat bis zur Hochzeit immer meinen Ex-Mann mit Vornamen angesprochen, bei der Hochzeit dann zu ihm gesagt, direkt auf dem Standesamt, hey, bist du jetzt mein Papa? Mhm. Ich habe Rotz und Wasser geheult und so. Und aber im Laufe der Jahre ist es anscheinend bei ihm verloren gegangen und da war halt immer der Meinung, mein Ex-Mann ist sein Vater und ist er bis heute noch. Mhm. Jetzt ist, wie gesagt, die Ehe in die Brüche gegangen und vor 2 Jahren ist dann blöderweise auch noch der Vater, der richtige Vater von meinem Sohn, bei einem Unfall gestorben. Mhm. Und mein Sohn denkt immer noch, mein Ex-Mann ist sein Vater und mein Ex-Mann war aber kein guter Vater. Mhm. Und ich habe einfach meinem Sohn die Chance genommen, seinen richtigen Vater kennenzulernen. Ja. Der lebt jetzt praktisch voller Wut und Hass auf seinen vermeintlichen Vater. Und ahnt gar nicht, dass es nicht sein Vater ist. Und ahnt nicht mal, dass es nicht sein Vater ist. Nein. Warum sagst du ihm jetzt nicht die Wahrheit? Ich würde es ihm gerne sagen. Das ist auch ein Grund, warum ich dich anrufe. Ich würde es ihm gerne sagen. Ich habe einfach furchtbare Angst davor, dass er es mir nicht verzeiht. Mhm. Weil er eben einfach gar nicht mehr die Chance hat, seinen Vater kennenzulernen. Ja, aber ist das nicht ein vor dir herschieben des Problems? Ja, es ist auch, ne? Ich weiß. Wird es nicht irgendwann doch irgendwie rauskommen? Ja, ich weiß es, aber ich weiß einfach nicht, wie ich es ihm sagen soll. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, das ist ja nur ein unvorhersehbares Unglück, dass der. Dass ja, ein, das hätte ich auch nicht mit. Der Junge war noch ein Jahr jünger als ich. Ich hätte nie damit gerechnet mit sowas. Dass er so früh verstirbt. Ja. Mhm, ja. Hattest du dir denn, als der leibliche Vater deines Sohnes noch lebte, hattest du dir da vorgenommen? Also, meinetwegen, wenn der Junge 18 ist oder so, dann sage ich dem das. Oder was? Ich glaube, das Problem gar nicht für mich, weil. wie gesagt, mein Sohn war 4, als ich geheiratet habe und hat bis zum Tag der Hochzeit immer meinen Dann-Mann mit Vornamen angeredet. Ja, dennoch, du wusstest ja nur, dass es nicht der Vater wäre. Hast du das kam erst im Laufe der Jahre und ich hätte es ihm eigentlich gleich gesagt, im ersten Moment, als er mir so gesagt hat, wo war Papa eigentlich bei meiner Geburt, war ich so perplex, dass ich nichts anderes sagen konnte, als na, der war halt arbeiten. Mhm. Und habe dann mit meinem inzwischen Ex-Mann drüber gesprochen und der halt, ha, ist doch gut, dass er denkt, dass ich sein Vater bin, und sind ja halt richtige Familie. Mhm. Und also das Richtige wäre natürlich gewesen, dem Kleinen so früh wie möglich zu sagen, wie die Verhältnisse sind. Ja gut, das Problem lag, also, ohne dass ich da jetzt eine Schuld zuweisen will, da bin ich ja auch genauso dran beteiligt, das Problem lag halt schon auch ein bisschen in der Ehe, in der Rolle, die mein Ex-Mann gespielt hat in dieser Beziehung. Also der war so dominant, sagst du, dass du dich quasi untergeordnet hast seinen Wünschen. Ja. Das heißt, in all den Jahren war das für dich gar kein Thema, es deinem Sohn irgendwann zu sagen, weil du dachtest, die Ehe läuft weiter, es bleibt dabei. Ich war eigentlich schon in den letzten Jahren während der Ehe nicht glücklich damit. Und habe, was auch noch dazu kommt, dass eben, wie gesagt, mein Ex-Mann eigentlich kein guter Vater für meinen Sohn war. Aber das ist doch vielleicht so ein Ansatzpunkt, wo es dir vielleicht auch hilft, die Wahrheit zu sagen. Du sagst, dass dein Sohn voller Groll und Hass auf deinen Ex-Mann ist. Ja. Weil er ihn nicht gut behandelt hat. Ja, und? Ja. Ja. Das heißt, vielleicht ist es sogar für ihn eine Erleichterung zu erfahren, dass es nicht sein Vater war. Natürlich musst du dir den Vorwurf wahrscheinlich anhören, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Dann hätte ich die Chance gehabt, meinen Vater zu kennenzulernen. Das kannst du letztendlich nicht wieder gut machen, das ist klar. Ich kann nicht gut machen, nee. Das ist mein Problem. Aber du hast dann... Für mich wäre es echt einfacher, wenn der einfach noch leben würde, aber... Natürlich, aber nun ist es, wie es ist. Und ich finde, Jana, je länger du zögerst, desto mehr Schuld lädst du auf dich. Ich wünsche, du hast recht. Mach es so schnell wie möglich. Die Gefahr, dass er böse ist und es dir nicht... Wie sagt man der 17, wie sagt man zu jemandem, das ist einfach aus blauem Himmel? Ja gut, aber er ist 17, das ist fast ein erwachsener junger Mann. Du musst eine günstige Situation finden und mit ihm in aller Ruhe drüber sprechen. Und du musst es dann auch aushalten, dass er vielleicht erst... Sei mal ehrlich, was ist denn für sowas eine günstige Situation? Nein, dann musst du sie schaffen. Du hast ja gerade gute Laune, hock dich mal hin, ich muss dir mal was sagen. Dann musst du diese... Ich verprügelt, das ist eh nicht dein Vater, muss ja also nichts draus machen, nur dein Vater ist halt tot. Ja, so plump muss es ihm nicht sein. Ja, natürlich nicht, aber weißt du, ich meine... Ja, die Situation musst du herbeiführen. Du musst einfach sagen, Junge, ich muss mit, wie immer er auch heißen mag, ich muss mit dir reden. Und dann setzt ihr euch hin und du fängst an zu erzählen. Es ist schwierig, ist mir völlig klar. Und da gibt es auch keinen Königsweg. Aber ich weiß nur, dass es richtig ist, so schnell wie möglich das zu machen. Ich weiß. Und vielleicht wird das dir auch verzeihen. Vielleicht, die Chance haben wir gar nicht jetzt in der Kürze der Sendung. Du kannst, er kennt ja den Mann, den Ex-Mann. Und du kannst ihm vielleicht dann auch noch besser erklären, warum du auch geschwiegen hast. Und vielleicht versteht er das dann auch noch besser, weil er eben den Mann kennt. Aber es könnte auch noch eine Chance wieder sein, vielleicht, Jana, euch auch noch wieder neu und noch enger aneinander zu binden, dich und deinen Sohn, durch diese Wahrheit. Wenn es auch am Anfang wahrscheinlich heftig zugeht. Was ist denn das für ein Typ, so dein Sohn? Ist das eher so ein eher impulsiver junger Mann oder? Ein schwieriger junger Mann. Ich sage immer, er ist eigentlich ein lieber Sohn. Aber schon auch ein schwieriger Charakter. Also zu Hause bis auf ganz normale Vermäulheiten, sage ich. Man kann überhaupt nicht übermeckern, aber... Aber euer Verhältnis ist eigentlich ungetrübt. Bis auf die normalen Sachen, die... Ich meine, es ist halt sein Job, er ist Teenie, ne? Naja, okay. Aber eigentlich ist es eine gute Mutter-Sohn-Beziehung. Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Also darauf aufbauend muss das möglich sein. Es muss einfach jetzt passieren, Jana. Ja, ich weiß, dass es muss. Bleibt mir nur dir viel... Kraft und Glück dazu zu wünschen. Wohl kann ich, glaube ich, auch gebrauchen. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Jana. Tschüss. Norbert, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Sommern. Hallo, Norbert. Ich finde eigentlich, dass mein Thema heute direkt gut und ja, passend ist für seine Sendung. Ich habe ein Problem, was mich eigentlich schon seit 23 Jahren beschäftigt. Und so habe ich damals als Grenzsoldat der ehemaligen DDR in den Grenztruppen meinen Dienst getan und habe während des Dienstes einen 19-jährigen Mann erschießen müssen. Das ist, Entschuldigung, das ist mir heute noch so bewusst, ich träume davon und ich kann es eigentlich nie überwinden. Ich kann es nicht. Das liegt 23 Jahre zurück. Ja. Wie war die Situation, bis du ihn erschossen hast? Die Situation war folgende. Ich habe ganz normal den Grenzdienst versehen. Wo war das genau? In Sachsen-Anhalt. Mhm. Mehr sage ich jetzt mal nicht, weil ich lebe da ja heute noch. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt mit, dass mir das immer wieder, das reicht auch schon. Das steckt ja drin im Bewusstsein und ich werde es eigentlich nie wieder los. Ja. Also du hattest Dienst an der Grenze? Ja, ja. Was ist da passiert? Ich war ganz normal als Grenzposten, als Postenpaar eingeteilt mit meinem, ich sage jetzt mal Partner, wir waren immer zu zweit. Mhm. Und da fand dann also diese Grenzverletzung statt. Und also, wir hatten ja... Moment, langsam, das ist so ein komisches Wort. Die Grenzverletzung fand statt. Da war also so nannten wir das. Ja, ja, klar, ich weiß. Aber da war also ein Mensch, ein junger Mann. Der versuchte... Ein DDR-Bürger, der wollte rüber in den Westen. Ja, richtig. Ja. Den habt ihr gesehen? Den haben wir in Sichtweite praktisch zu sehen bekommen. Mhm. Und da wir ja den Schießbefehl hatten... Mhm. Die Situation war folgende, mein Partner praktisch war in so einer Position, dass er eben nicht direkt auf ihn feuern konnte. Und der hat mich praktisch noch, wie soll ich jetzt sagen, angefeuert, dachte, schieß du. Mhm. Und ich in meinem Jugendlichen, ich war 22 Jahre alt, ich habe natürlich gefeuert. Feuert man da sofort oder warnt man da erst? Ruft man? Man warnt nicht. Der Schießbefehl lautet sofort bei Sichtkontakt Feuer eröffnen. Weil die ja dann, also als Grenzverletzer galten die damals, die befanden sich dann direkt vorm Zaun 1 und der Zaun 1 war praktisch der Nullpunkt zum Gebiet der Bundesrepublik Deutschland damals. Das heißt, er war ganz nah dran schon. Ja, es waren so 25, 30 Meter vielleicht. Achso, doch noch so weit weg. Und, hat er euch gesehen? Ja, natürlich. Hm. Hat er dir ins Gesicht geschaut? Nee. Ist er dann, nachdem er euch gesehen hat, ist er gelaufen zum Zaun hin? Ja, natürlich. Und du hast ihn also abgeschossen quasi? Praktisch von hinten erschossen, sodass er dann sofort zusammensackte. Es war die Maschinenpistole auf Dauerfeuer und da ist keine Rettung. Der war also, eine Entfernung ist da, kann man nur treffen. Der war also sofort tot. Ja. Bist du dann, seid ihr beide dann sofort dahin gegangen? Ja, natürlich. Da ist dann auch Riesenrummel, da geht dann sofort sämtliche Beleuchtung geht dann an und dann kommen auch andere, die nannten sie damals Kräfte, sind ja über die ganze Grenze verteilt ewig viele Leute. Es sind ja immer nur bestimmte Bereiche, wo die Postenpaare ihren Dienst versehen. In dem Moment, als du dann da standest und gesehen hast, ich habe diesen Mann erschossen, war das noch für dich eine Genugtuung, weil du dachtest, ich habe meine Pflicht getan, oder war in dem Moment schon schlimm für dich? Also ich habe überhaupt nichts denken können. Ich nahm zwar wahr, es ist jetzt dein Werk, das hast du da jetzt, ich sage jetzt mal nicht verzapft, aber ich habe das eben, das ist meine Sache. Es war ja niemand da, der hätte da Einfluss nehmen können. Ich war der Einzige und ich wusste auch genau, das war jetzt ich. Das warst jetzt du. Ja. Aber war da sofort eine Trauer, eine Verzweiflung in dir? Nee. Wann kam die Verzweiflung? Nee, es ist ja damals diese ganze Erziehung, oder ich will jetzt nicht sagen Drall, also ein Drall oder sowas, ein Drill oder sowas gab es da nicht, aber eine Genugtuung war in dem Fall nicht da. Und die Frage war, wann hat sich das Gewissen gemeldet? Danach natürlich. Ja, wann danach? Eigentlich schon noch in derselben Nacht. In derselben Nacht. Nachts um halb drei, so ist es passiert. Und also als ich meinen Dienst morgens um sechs, ich hätte ihn morgens um sechs beenden müssen, so war mein Dienstplan, aber ich bin natürlich sofort vom Dienst abgezogen worden, also als Postenpaar sind wir abgezogen worden und es wurden sofort zwei neue. Bekam man da aus DDR-Grenze eine Auszeichnung? Ja, Sonderurlaub. Wie perfide, ne? Da kriegt man eine Auszeichnung, wenn man jemanden ermordet hat. Wenn ich so jetzt im Nachhinein mir das so durch den Kopf geht, ich könnte da, ich will es jetzt mal sagen, ich könnte kotzen. Echt, also, dass das in der Gesellschaftsform überhaupt so in der Lage ist, die Menschen so weit zu bringen, dass man daran glaubt, dass man mich so weit bringen konnte, dass ich jetzt glaubte, da was für meinen Staat oder für mein Land zu tun, indem ich den jungen Menschen da, ich kann das nie wieder gut machen, der Mensch ist tot. Norbert, danach gab es dann ja noch eine ganze Weile die DDR. Wie hast du dich dann in der DDR verhalten? Hast du weiter als Grenzer gearbeitet? Was hast du getan? Ich bin sogar noch einmal zur Reserve eingezogen worden. Ende der 80er Jahre, da bin ich aber zu diesem Wehrdienstkommando, Wehrkreiskommando, nannte sich das damals, bin ich hingegangen, habe gesagt, wenn ihr mich nochmal irgendwo hinschickt, wo ich auf Menschen schießen muss, dann drehe ich eventuell die Sache um und schieße in die verkehrte Richtung. Ah ja. Gab es denn da in der Zeit auch schon Zweifel an dem Staat, den du heute hast, oder damals noch nicht so? Ach, wie schade, dann ist er weg. Das ist aber sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ist die Leitung zusammengebrochen mit Norbert? Und dann nehmen wir Marc. Marc ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Was kannst du denn nie wieder gut machen? Ja, es ist ein bisschen schwer. Also sei mir nicht böse, wenn ich ein wenig lang rede oder so, weil ich nicht ganz weiß, wie ich es dir erklären kann. Also. Ja, sag mal so eine Überschrift. Stichwort. Ja, also ich bin schuld am Tod meiner Oma. Am Tod deiner Oma? Ja. Inwiefern? Ja, das ist jetzt knapp ein Jahr her. Meine Oma war immer sehr darauf bedacht, dass ich doch gut in der Schule bin und gute Noten habe und hat sich da auch sehr eingesetzt und da war immer engagiert. Aber das hat mich zu der Zeit eher gestört und genervt und sie kam halt dann immer jeden Tag und ich unten war nur mit Fragen, was hast du heute schon für die Schule gemacht, hast du was gemacht, wie viel? Und ich habe dann auch öfter ihr gesagt, dass mich das langsam nervt, dass mir das nicht passt, wenn sie dauernd fragt und dass sie das doch bitte lassen soll. Ja, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir mal einen heftigeren Streit hatten. Ja. Das heißt, eine größere Auseinandersetzung in dem Sinn, dass ich auch laut geworden bin und sie angeschrien habe, sie soll mich doch endlich damit in Ruhe lassen und mich nicht mehr belästigen. Das hat sie also irgendwie dann sofort als Angriff aufgefasst gegen sie, weil sie hat es ja eigentlich immer nur gut gemeint für mich. Sie brach dann auch gleich in Tränen aus und hat mir eben erklärt, dass sie nur das Beste für mich will und dass ich sie doch verstehen soll. Und ich bin aber wirklich richtig egoistisch gewesen, weil sie mir gesagt hat, dass sie das lassen soll und das hat damit überhaupt nichts zu tun und mal Ruhe lassen. Ja gut, an dem Abend war es dann so eben, dass sie sich da so arg aufgeregt hatte, dass sie irgendwann, sie war im Stehen, hat das Schwitzen angefangen, hat sich da an die Brust gefasst. Ich habe auch eigentlich gewusst, meine Oma hatte schon länger Probleme mit dem Herzen. Ja, wie alt war denn deine Oma? 79. 79. Ja, und sie hat sich dann eben ans Herz gefasst, mitten in der Diskussion eigentlich noch. Ich habe überhaupt noch nicht begriffen, was los war. Ich war noch viel zu aufgebracht und richtig noch in meiner Wut drinnen. Sie hat sich dann zurückfallen lassen in ihren Sessel. Ich habe dann langsam angefangen zu sagen, Oma ist irgendwas, Oma. Habe so langsam umgeschaltet und realisiert, was los ist. Hab dann versucht, mit ihr zu reden und dann bin ich ans Telefon, hab dann über die Rettungsleitzentrale eben Notarzt angerufen. Die kamen dann auch recht bald. Meine Oma war aber die ganze Zeit, in der ganzen Zeit bei Bewusstsein. Also sie war jetzt... Aber es war ein Herzinfarkt, oder? Es war ein Herzinfarkt. Und sie ist an den Folgen dieses Herzinfarktes gestorben? Ja. Nach diesem einen Streit, den ihr beide miteinander hattet wegen der Schule? Wegen der Schule eigentlich, wegen nichts Großartigem, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist halt auch eine Sache. Ehrlich, ja, da macht man sich natürlich wahnsinnige Vorwürfe. Wahnsinnige Vorwürfe. Vor einem Jahr war das? So, vor fast einem Jahr, ja. Was sagen deine Eltern, deine Mutter, dein Vater dazu? Ja, also gut, mein Vater in dem Sinn sagt dann dazu, mein Vater wohnt nicht bei uns, das ist ganz gut so. Meine Mutter, gut, in der ersten Zeit war sie natürlich selber total geschockt. Ich habe das ja erstmal meiner Schwester alles erzählt, was da vorgefallen ist. Ja. Die hat dann irgendwann mit meiner Mutter direkt darüber gesprochen und sie war dann schon erstmal eine Zeit lang abgeschrieben bei meiner Mutter, Meine Schwester hingegen hat mich eher unterstützt, hat mir zugeredet. Lieber Marc, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Das sagt uns, die Sendung ist gleich vorbei. Ich möchte, dass du auflegst und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Machen wir's. So, bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.